Unsere Stadt ist ein ruhiges Dörfchen. Jeder Tag bringt dasselbe nur. Unsere Stadt volle kleiner Leute. Alle sagen nur: Bonjour! Bonjour! Bonjour! Bonjour! Bonjour! Da ist der Bäcker wie an jedem Morgen mit seinen Broten hier zur Stelle. Ja, so geht's Tag aus, Tag ein, schon als wir hier trafen ein, in der Stadt am End der Welt. Ich grüß dich, Ben. Guten Morgen, Monsieur. Wohin des Weges? Zum Buchhändler. Ich habe gerade so eine schöne Geschichte gelesen. Meine Bohnen ranken an. Wie schön. Riesen. Marie, immer jetzt, aber schnell. Seht sie euch an, die Kleine ist so seltsam. Wer wird verträumt und ganz speziell? Sie lässt sich auf niemand ein. Und ist voll Fantasterei. Keine Frage, sie ist seltsam, diese Band. Bonjour, bonjour, grüß die Familie. Bonjour, bonjour, wie geht's der Frau? Verkauft mir Eier, es wird zu teuer. Es geht doch mir, das weiß ich ganz genau. Ah, Ben. Guten Morgen, ich möchte das geliehene Buch zurückgeben. Schon ausgelesen? Ach, ich konnte es nicht aus der Hand legen. Haben Sie etwas Neues? Nicht seit gestern. Das macht doch nichts. Ich leihe mir dieses hier. Dieses hier? Aber du hast es schon zweimal gelesen. Ja, es ist mein Lieblingsbuch. Ferne Länder, mutige Schwertkämpfe, Verzauberungen, ein verkleideter Prinz. Wenn du es wirklich sorgen magst, dann gehört es dir. Aber Monsieur. Ich bestehe darauf. Dann vielen Dank. Ich danke Ihnen vielmals. Seht sie euch an, ist sie nicht eigentümlich? Sind sie wohl glücklich, Mademoiselle? Mit verträumtem weitem Blick. Und ein Buch findet sie schick. So ein Rätsel für uns alle diese Welt. Oh, ist das nicht erstaunlich? Sie ist mein Lieblingsbuch, kommt doch. Keiner Weise gleicht sie uns. Wer wagt denn den Vergleich mit uns? In keiner Weise gleicht sie uns, die Welt. Ich hab sie! Ich hab sie! Ich hab sie! Mann, du hast nicht einmal vorbeigeschossen, Gaston. Du bist der größte Schütze auf der ganzen Welt. Ich weiß. Kein Tier im Wald entkommt dir. Und schon gar kein Mädchen. Das ist Malfu. Und ich habe mein Auge auf diese da geworfen. Ach, die Tochter des Erfinders? Sie ist es. Die Glückliche, die ich heiraten werde. Aber sie das ist... Das schönste Mädchen der Stadt. Ich weiß. Deshalb ist sie die Beste. Und verdiene ich etwa nicht das Beste? Aber natürlich. Als ich zum ersten Mal sie traf, sie ansah, sagte ich, wie schön, verlieb dich schnell. In der Stadt, da gibt's nur dich, bist genauso hübsch wie ich. Darum mach ich sie zu meiner Frau, die Perle. Da geht er hin, wie wohl geraten, Monsieur Gaston. Da ist er doch! Schreck still, mein Herz, ich kann kaum atmen. Ein großer, starker, stattlicher Herr. Oh, oh, oh. Kauf Brot, ein Polaster, nicht ein Quasper, lasst mich hier durch. Verdammt, wir danken. Es geht doch mir, das weiß ich ganz genau. Habt Acht, bald wird die Kleine am Beiner kommen. Verlöst sie mir, das Mädchen ist doch seltsam. Eine ganz besondere Mademoiselle. Voll Jammer und wir lassen, dass sie nicht zu uns passen. Wer weiß sie gar nicht, was sie will.